Gentlemen, Chris Liebing! On decks, Club Artemai! From the Club Artemai, Mr. Chris Liebing, Frankfurt, CLA Recordings, up guitar! Wanna hear your scream? Heads up in the air! Come on! We'll be right back. up your hands! Rücken. Der Kopf auf dem Mike Chemnitz, Joins the Love Republic, YouTube! Yeah. Sind wir hier zu leise oder was? Lauter! Lauter! want to see your hands. Come on, people. Get ready for the sound of Club 8 Mai. On decks, Chris Liebing. Und mit an Bord DJ Rush! We'll be right back. auch dabei! So, jetzt begrüßt mal den RTL-2-Wagen da drüben anständig! Zeig denen mal, was der Haken ist!